Kabel übers große Meer. Wotan, Serbenäpfel wachsen voller Kraft. Stolze Krieger, verschwendet sind im Schacht. Für ihr Volk, ihre Heimat, alles geht. In ihre Sterben, um in Valhalla zu leben. Ganz hoch in Norden, in Schnee und Eis. Bewundernswerte Menschen, blond und weiß. Stolze Krieger, auch aus dem Norden. Aus einem Land, mit See Fjorden. Wikinger, die Kämpfer, auf dem Meer. Sie setzen sich gegen jeden Feind zu Wehr. Sturm fegt dann über das ganze Land und nichts und niemand hält den Stand.